Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are starting the day with a good friend of mine. Wir beginnen heute mit einem guten Freund von mir. Josh Baldwin. Josh Baldwin. Josh Baldwin. He used to be our neighbor. Er war früher unser Nachbar. He used to be the worship leader of our church. Und er war der Lobpreisleiter unserer Gemeinde. And he's one of my favorite musicians. Und er ist einer meiner Lieblingsmusiker. This song is also very known in Portuguese. Dieses Lied ist auch sehr bekannt in Portugiesisch. Leute in YouTube, macht euch keine Sorgen, wir werden reinkommen. Es dauert heute einfach ein bisschen länger. Just enjoy this song. Wir genießen einfach dieses Lied. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mitsingen oder einfach nur genießen. Das ist ein Lied, das ich so sehr liebe. Higher than all names, Jesus, live higher, be lifted up. Be lifted higher. Be lifted higher. Be lifted up. Be lifted higher. Praises to your name, the name that's so much higher than all names. It's a beautiful song, a song that I love so much. Es ist ein wunderschönes Lied, ein Lied, das ich so sehr liebe. Okay, we're going to start. Okay, wir werden anfangen. Wir wissen nicht, ob auf YouTube geht. We don't know if you can have YouTube today. If not, you know, just if you both just have to be in here today. Wenn nicht, naja, falls ihr beides habt, müsst ihr heute hier sein. I am going to continue to what I did yesterday. Ich werde mit dem weitermachen, was ich gestern gemacht habe. After we got out of our life yesterday. Nachdem wir gestern aus unserem Live gegangen sind, sagte Daniel zu mir, dieser eine Vers ist so reich. Man kann unendlich darüber sprechen. Ich werde zurückgehen zu diesem unglaublichen Vers aus Epheser 1, Vers 3. Und ich werde darüber wieder aus der Passion sprechen. Ich habe heute Morgen wieder Zeit damit verbracht und darüber meditiert. Also schau. Jede geistliche Segen in der Himmelswelt wurde bereits über uns ausgeschüttet. Darüber haben wir gestern gesprochen und wir werden heute noch weiter darüber sprechen. YouTube funktioniert wieder, hat man mir gerade gesagt. Also schau mal. Denn ich habe mir wirklich diese Frage gestellt. Wenn wirklich jede geistliche Segnung über uns ausgeschüttet wurde, warum erleben das die Leute nicht? Und erinnert ihr euch? blessings means every single thing you need to fulfill God. Die Segnung bedeutet jede einzelne Sache, die du brauchst, um Gottes Bestimmung zu erfüllen. So he has no limitations. Er hat also keine Begrenzung. People ask me many times, what does it mean, blessing? Die Leute fragen immer wieder, was bedeutet Segnungen? So und ich habe es euch gesagt. It's a compound word in the Greek. It's made up of two different. Es ist im Griechischen ein zusammengesetztes Wort aus zwei Wörtern. To declare. Für wohlhabend erklärt. Prospero. And prosperous means nothing to do with money. Und wohlhabend hat nichts nur alleine mit Geld zu tun. Não está limitado a ter dinheiro. It means to have absolutely everything. Peace. Es bedeutet absolut alles zu haben. Frieden, Gesundheit, Sieg, Saúde, Vitória, Versorgung, Weisheit. Alles, was du brauchst, um das zu erfüllen, wozu Gott dich auf dieser Erde gestellt hat. So, es wurde dir gegeben und wir haben gestern darüber gesprochen, wie du es tatsächlich aktivieren kannst. Schau, wie wunderschön die Passion es ausdrückt. As a love gift. Als eine Liebesgabe. So here is one of the reasons why if so few people actually experience. Hier ist ein Grund, warum so wenige Menschen das tatsächlich erleben. Because I've been really asking myself this question. Ich frage mich das wirklich. Eu tenho me feito essa pergunta. If God did so much, why doesn't every Christian experience it? Wenn Gott so viel getan hat, warum erlebt das dann nicht jeder Christ? And I can only come back to the same conclusion. Und ich komme immer wieder zum selben Schluss. Either they don't know. Entweder sie wissen es nicht. Well, now you know, because it's written there and I've told you. Und nun weißt du es, denn es steht hier und ich habe es dir erklärt. They don't know how to access. Oder sie wissen nicht, wie sie darauf zugreifen können. This is where religion is one of the biggest. Und hier ist die Religion eines der größten Probleme. Because religion will forever tell us to convince God to do what God already did. Religion wird uns immer wieder sagen, dass wir Gott überzeugen müssen, das zu tun, was Gott bereits getan hat. Also schau. Es heißt, dass es dir nicht nur gegeben wurde, sondern es wurde dir als Liebesgabe gegeben. Weißt du, es gibt Menschen, die es wirklich schwer finden, Liebe anzunehmen. Das hat mit ihrer Vergangenheit, ihrer Erziehung oder ihrem religiösen Verhalten zu tun. Methodos e caminhos religiosos. So, the moment you're trying to do absolutely the smallest thing. In dem Moment, in dem du versuchst, auch nur die kleinste Sache zu tun, seja algo pequeno, to earn anything from God, um irgendetwas von Gott zu verdienen, you have actually disqualified yourself to experience Ephesians. Hast du dich in Wirklichkeit selbst disqualifiziert, um Epheser 1:3 zu erleben? Let me say that again. Lass mich das nochmal sagen. The moment you're trying to do absolutely anything. In dem Moment, in dem du versuchst, irgendetwas zu tun. Qualquer coisa. Doesn't matter what. Egal was. Pray, fast. Beten, fasten. Read your Bible. Bibel lesen. To get God to give you anything. Um Gott dazu zu bringen, dir irgendetwas zu geben. You have now disqualified yourself to experience Ephesians 1:3. Hast du dich nun selbst disqualifiziert, dass du Epheser 1, Vers 3 erleben kannst? Why is this so important? Warum ist das so wichtig? Because we forever try to bargain with God. Denn wir versuchen immerzu, mit Gott zu verhandeln. Wir versuchen immerzu, etwas zu tun, um seine Segnungen zu bekommen. A love gift has to be received with these words. Thank you. Eine Liebesgabe muss mit diesen Worten empfangen werden. Danke. Obrigado. And it has to be believed that the person really loves you. Und man muss glauben, dass diese Person dich wirklich liebt. Look, if I say to you. Schau, wenn ich zu dir sage. Hey, I have a love gift for you. Hey, ich habe eine Liebesgabe für dich. Come with me, I have a love gift for you. Daniel, komm mit mir, ich habe eine Liebesgabe für dich. If Daniel is not sure that I really love him. Und Daniel nicht sicher ist, ob ich ihn wirklich liebe. If he thinks I'm kind of a guy with a mixed character. Sondern denkt, dass ich ein Typ mit einem vermischten Charakter bin. Nice, but I'm also bad, who always punishes. Ich bin nett, aber auch schlecht, weil ich immer bestrafe. The moment I say, hey, come with me. Wird er in dem Moment, in dem ich sage, komm mit mir, mixed feelings. Gemischte Gefühle haben. Daniel vai ter sentimento muito claro. You know, he will have feelings. If I go with him, what's he really gonna do to me? Er wird Gefühle haben, wie wenn ich mit ihm gehe, was wird er dann wirklich machen? Is he gonna tell me off of a mistake he made yesterday? Wird er mir den Fehler vorhalten, den ich gestern gemacht habe? What mistake did I make yesterday? Welchen Fehler habe ich gestern gemacht? And it's hard to me that they will go to the past try to find out something wrong he's done. Und sein Herz wird in die Vergangenheit gehen und nach etwas suchen, das er falsch gemacht hat. Die Bibel sagt, wenn uns unser Gewissen verklagt, haben wir keine Freiheit, vor Gott zu kommen. Nicht, wenn Gott uns anklagt, wenn uns unser Gewissen anklagt. Es gibt also viele Christen, die niemals Epheser 1, Vers 3 erleben. Because we've never resolved it that all of the blessings are love gifts and not to be earned. Weil sie es nie geklärt haben, dass alle Segnungen Liebesgaben sind und nicht verdient werden können. These were the words I was thinking and meditating about this morning as I looked through the scriptures. Dies sind die Worte, über die ich heute Morgen nachgedacht und meditiert habe, als ich die Schrift angeschaut habe. You know, in these couple of verses, love is mentioned 4 times. Weißt du, in diesen paar Versen wird Liebe 4-mal erwähnt. Viermal. Look, it's a love gift. Es ist eine Liebesgabe. Dann im nächsten Vers sagt er, und in Liebe erwählte er uns. Und dann sagt er, in seiner großen Liebe hat er uns bestimmt. Und dann sagt er, dass er uns mit derselben Liebe liebt, mit der er Jesus liebt. Als ich diese Verse heute Morgen durchgegangen bin, dachte ich, wow. Viermal spricht er über Liebe. Und viermal versucht er uns zu überzeugen, wie tief er uns liebt. So this morning I was just enjoying my chair and enjoying being loved. Deshalb saß ich heute Morgen einfach in meinem Sessel und habe genossen, dass ich geliebt bin. And I began to think. Und ich begann zu denken, is this the reason why so few Christians really experience every blessing? Ist das der Grund, warum so wenige Christen wirklich jede Segnung erleben? Unless you have a deep conviction in your heart. Wenn du keine tiefe Überzeugung in deinem Herzen hast. So how you are loved by God. Wie geliebt du von Gott bist. How can you have open hands and say thank you, thank you, thank you all day long? Wie kannst du dann offene Hände haben und sagen danke, danke, danke und zwar den ganzen Tag lang? Obrigado de todo. You see, and one of the first keys of appropriating faith is to say thank you. Und einer der ersten Schlüssel von nehmendem Glauben ist danke zu sagen. So suddenly I realized. Plötzlich realisierte ich. How deeply we are convinced that we are loved depends how many of those blessings we actually experience. Wie tief wir davon überzeugten, dass wir geliebt sind, ist die Voraussetzung dafür, wie viele von diesen Segnungen wir tatsächlich erleben. Now listen. Hör zu. There is such a huge difference of you being blessed and you experiencing God's blessing in heavenly places. In Christ Jesus. Es gibt einen so riesigen Unterschied, ob du gesegnet bist und ob du Gottes Segnungen an himmlischen Orten erlebst in Christus Jesus. You remember a verse I love to talk about? It's actually, I think, the second sermon I've ever preached. Erinnerst du dich an einen Vers, über den ich so gerne spreche? Es ist tatsächlich die zweite Predigt, die ich jemals gehalten habe, denke ich. Als ich 16 Jahre war, es ist Sprüche 10, 22. The blessings of the Lord make rich and it adds no sorrow to it. Der Segen des Herrn macht reich und eigene Mühe fügt dem nichts hinzu. You see, there are two kinds of blessings. Siehst du, es gibt zwei Arten von Segnungen. One of them, it brings absolutely no stress with it, and the other one brings a lot of stress with it. Eine von ihnen bringt absolut keinen Stress mit sich und die andere bringt sehr viel Stress mit sich. I know a lot of people who are very blessed financially. Ich kenne viele Menschen, die finanziell sehr gesegnet sind. But the stress their blessing comes with, I don't want. Aber den Stress, mit dem ihre Segnung kommt, möchte ich nicht haben. Think how many people are blessed in their professional area. Überleg doch, wie viele Menschen in ihrem Beruf gesegnet sind. Sehr erfolgreich. Aber den Preis, den sie dafür bezahlen mussten, möchte ich niemals bezahlen. Sie opfern Beziehungen. Sie opfern ihre Gesundheit. Sie opfern ihren Frieden. Aber sie sind dennoch gesegnet in ihrem Berufsleben. I know a lot of people who are very blessed and of course blessed. Ich kenne viele Menschen, die sehr gesegnet sind, also gesegnet. So I know a lot of people who are very blessed in their ministry. Ich kenne viele Menschen, die sehr gesegnet sind in ihrem Dienst. But aber hör zu. I don't want that kind of a blessing in my ministry. Ich möchte so einen Segen nicht in meinem Dienst haben. Because their life is not even fun. Denn ihr Leben macht noch nicht einmal Spaß. Full of worry, full of pressure, full of stress. Voller Sorgen, voller Druck, voller Stress. Ihre Ehe ist ein Chaos, aber sie haben dennoch einen riesigen Dienst. Es gibt so eine hohe Burnout- und Depressionsrate unter Pastoren in Amerika, besonders bei Pastoren von riesigen Gemeinden. Also überleg dir das. Ja, sie sind gesegnet in bestimmten Bereichen ihres Lebens. Aber es ist nicht der Segen, von dem Epheser 1,3 spricht. Epheser 1,3 spricht von einem Segen, der absolut keine Nebeneffekte hat. Du wirst nicht gestresst sein, wenn du diesen Segen erlebst. You don't have to sacrifice your health. Du musst keine Gesundheit opfern. Du musst deine Beziehungen nicht opfern. In Wirklichkeit bekommst du Gesundheit und du bekommst gute Beziehungen. Dies ist der Segen, in dem Gott möchte, dass du lebst. Aber es ist eine Liebesgabe. So you have to come to the place where you are convinced in your heart. Deshalb musst du an den Punkt kommen, an dem du in deinem Herzen überzeugt davon bist, dass es von Liebe motiviert ist und dass er ein Geschenk ist. Wenn es ein Geschenk ist, kannst du es nicht verdienen und kannst es nicht zurückzahlen. I'm probably going to shock Brazilians right now. Ich werde jetzt bestimmt Brasilianer schockieren. Because Portuguese was not a language that I knew when I came here. Denn Portugiesisch war keine Sprache, die ich kannte, als ich hierher kam. But I really don't like the word thank you in Portuguese. Aber ich mag das Wort Danke auf Portugiesisch wirklich nicht. Because think what it means. Denn überleg mal, was es bedeutet. It means that I am now obliged to you. Es bedeutet, dass ich dir zu Dank verpflichtet bin. I owe something to you. Ich schulde dir etwas. You know, and if you really think about it, und wenn du wirklich darüber nachdenkst, I know the Brazilians don't even notice that. Ich weiß, dass die Brasilianer das gar nicht merken. But it is very part of the culture that when you give them something, they always want to pay you back. Aber es ist sehr stark ein Teil ihrer Kultur, dass sie dir immer etwas zurückzahlen wollen, wenn du ihnen etwas gibst. It's very hard for them to just take it and enjoy. Es ist sehr schwer für sie, es einfach zu nehmen und zu genießen. So they feel now they owe you something too. Sie empfinden, dass sie dir nun etwas schulden. And this is exactly what religion does. Und das ist genau das, was Religion tut. And this is exactly why we cannot experience one. Und genau deshalb können wir nicht erleben, was Epheser 1,3 sagt. I like to say, eu sou muito grato. I'm very thankful. I prefer to say that. Ich sage lieber, ich bin so dankbar. Ich sage das einfach lieber. And I tell you why. Ich sage euch warum. Because first of all, I don't like gifts with strings attached. Denn erstens mag ich keine Geschenke mit Bedingungen. If you give me something because you want to give me something, I have to pay you back. Thank you. I'm very happy. Wenn du mir etwas gibst, weil du es mir geben möchtest und ich muss dich nicht zurückzahlen, danke, ich freue mich sehr. If you want to give me something and now you make me feel I owe you something too, I don't even want you to give. Aber wenn du mir etwas gibst und mir dann das Gefühl vermittelst, dass ich dir nun etwas schulde, dann möchte ich dein Geschenk gar nicht. Ich möchte einfach aus der Freiheit meines Herzens geben. Genau das sagt Paulus. Gib aus freiem Herzen. Aber überleg mal, wie tief das in unserer menschlichen Natur verankert ist. Dass wir immer zu etwas austauschen wollen. Und wenn wir don't really tackle this attitude deep in our hearts. Und wenn wir diese Einstellung nicht wirklich tief in unserem Herzen angehen, how we will ever experience Ephesians 1:3? Wie wollen wir dann jemals Epheser 1:3 erleben? So we have to come with total open hands. Wir müssen also mit vollkommen offenen Händen kommen. Understand that God loves us deeply. That's why he gave us the gift. Verstehen, dass Gott uns tief liebt. Deshalb gibt er uns das Geschenk. God never felt obliged to give us every single blessing in the heavenly place. Gott fühlt sich niemals verpflichtet, uns jede einzelne Segnung an himmlischen Orten zu geben. Gott schaute uns an, Gott liebte uns vollkommen und sagte, ich werde dir ein Geschenk geben. Und wenn wir das einmal verstehen und unser Herz in diesem Bereich wirklich korrigieren, was ich tun musste und was für mich sehr schwer war, But once we really fix our hearts and understand how deeply we are loved. Aber wenn wir unsere Herzen wirklich korrigieren und wir verstehen, wie tief wir geliebt sind. And every single gift he's ever given us is motivated by love, not by obligation. Und jede einzelne Gabe, die wir jemals erhalten, ist angetrieben von Liebe und nicht durch Verpflichtung. So that's when we begin to experience Ephesians 1 verse 3. Dann beginnen wir Epheser 1 Vers 3 zu erleben. It's a gift, it's free. Es ist ein Geschenk, es ist umsonst. You can't pay back. Du kannst es nicht zurückzahlen. You can't earn it. Du kannst es nicht verdienen. You can't pray for it to get it. Du kannst nicht dafür beten, dass du es erhältst. You can't fast for it to get it. Du kannst nicht dafür fasten, dass du es bekommst. You can't be a good Christian to get it. Du kannst kein guter Christ sein, um es zu bekommen. You can't give 10% to get it. Du kannst keine 10% geben, damit du es empfängst. The only way you can actually experience it is by saying thank you and grab it. Die einzige Weise, wie du es tatsächlich erleben kannst, ist, indem du Danke sagst und es ergreifst. But you cannot do this until you understand the motivation behind the gift. Aber du kannst das nicht tun, solange du nicht die Motivation hinter dem Geschenk verstehst. Die Motivation por trás do presente. Because every single blessing in the heavenly places is a love gift. Denn jede einzelne Segnung in der Himmelswelt ist eine Liebesgabe. Oh, I wish we would learn to open our hearts much more for his deep love for us. Oh, ich wünschte, wir würden unsere Herzen viel mehr für seine tiefe Liebe für uns öffnen. And I really desire that we would understand that it's a gift. Und ich sehne mich wirklich danach, dass wir begreifen, dass es ein Geschenk now, ist. Listen. Und hör zu. It's not only a gift that he will give you every day. Das ist nicht nur ein Geschenk, das er dir jeden Tag geben wird. Yes, it's a gift that he has given you once and for all. Es ist ein Geschenk, das er dir ein für alle Mal bereits gegeben hat. That's true, Bianca. Ist das nicht wahr, Bianca? Yeah. Bianca and her blue hearts are faithfully with us every day. Bianca und ihr treues Herz ist jeden Tag mit uns hier. Oh, es ist gut, dich zu sehen. So look, also schau. So it's not that he will give you love gifts. Also er wird dir keine Liebesgaben geben. It's written in the past, so it's already been lavished upon you. Es steht hier in der Vergangenheitsform, das heißt, es wurde bereits über dich ausgeschüttet. But look, aber schau. It's the passion makes it just paints pictures that are so beautiful. Die Passion malt so wunderschöne Bilder. Yes, you're right. Ja, du hast recht, Zita. What's that? I said yes, you're right, Zita. Very soon I will be at your house. I can't wait to see you. Sehr bald werde ich bei dir zu Hause sein. Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Finally, Debbie can meet you to impress. Und endlich kann Debbie dich persönlich kennenlernen. I admire you and your family. Ich bewundere dich und deine Familie so sehr. So guys, look at this. Also schaut, Leute. So every single blessing in the heavenly places has been given to me. Jede einzelne Segnung in der Himmelswelt wurde mir gegeben. But it's been motivated by love. Aber sie ist motiviert durch Liebe. Guys, if you would understand this. Never again would you try to bargain with God. Leute, wenn ihr das verstehen könntet, würdet ihr nie wieder versuchen, mit Gott zu verhandeln. Never again would you try to use prayer to get blessed. Nie wieder würdet ihr versuchen, Gebet zu benutzen, um gesegnet zu werden. Never again would you try to use fasting to get blessed. Nie wieder würdet ihr versuchen, Fasten zu benutzen, um gesegnet zu werden. Never again would you give anything to anybody to get something back. Nie wieder würdet ihr irgendetwas an irgendjemanden geben, um etwas zurückzuerhalten. Nie, nie, nie. You live in this permanent receiving mode and in this permanent giving mode. Ihr würdet in dieser permanenten Haltung des Empfangens leben und in dieser permanenten Haltung des Gebens. Look. Schau. When we give, will we receive? Yes, it's a universal law. Wenn wir geben, werden wir empfangen. Ja, das ist ein universelles Gesetz. You know? Yes, of course, we will always reap what we sow. Ja, natürlich werden wir immer ernten, was wir sehen. I'm gonna have an incredible thought for you. Aber ich habe einen unbeschreiblichen Gedanken für dich, den ich so noch nie in meinem Leben gedacht habe. Ich bin von ganzem Herzen überzeugt über das Gesetz von Saat und Ernte. Und Debbie ebenfalls. Wir leben danach, seit wir verheiratet sind. Aber heute hatte ich einen Gedanken, den ich so noch nie in meinem Leben gedacht habe. Bist du bereit für etwas Neues, Daniel? In the new covenant, sowing and reaping doesn't start with sowing, it starts with reaping. Im neuen Bund beginnt Saat und Ernte nicht mit Sehen, sondern es beginnt mit Ernten. Where in the world has this ever happened? Wo in der Welt ist so etwas jemals passiert? You cannot reap unless you first have sowed. Du kannst nicht ernten, wenn du nicht zuerst gesät hast. But look at the incredible, perfect new covenant. Aber schau dir den fantastischen, perfekten neuen Bund an. Jesus Christ, he planted the seed so that you can start with reaping and then continue the cycle. Jesus Christus hat den Samen gepflanzt, damit du mit Ernten anfangen kannst und dann setzt du den Kreislauf fort. E continuasse esse ciclo. What a crazy thought. Não, pensamos. Was für ein verrückter Gedanke. Yes, sowing and reaping works. So, ja, Saat und Ernte funktioniert. But you don't start with sowing, you start with reaping when Jesus Christ already planted for you. Aber du fängst nicht mit Sehen an, du fängst an, das zu sehen, was Jesus Christus bereits für dich gepflanzt hat. So God, the incredible Father, Gott, der fantastische Vater, sagte, ich werde jedem Einzelnen, der an mich glaubt, eine Liebesgabe geben. I'm going to go and do it through whatever Jesus Christ will do through his life, death, burial, resurrection and ascension. Und ich werde es tun durch das, was Jesus Christus durch seinen Leben, Tod, Begräbnis, Auferstehung und Himmelfahrt tun wird. Dadurch gebe ich jedem meiner Kinder im Voraus eine riesige Ernte. Ich werde ihnen jeden einzelnen Reichtum geben, den sie brauchen. Jeden. Und dann hoffe ich, dass sie in den Kreislauf der von Saat und Ernte eintreten. So, what do you do? Was machst du also? Start to take first before you plant. Du beginnst, indem du zuerst nimmst, bevor du pflanzt. So once you've taken, you say, wow, that's so generous, it's too much for me. Und wenn du es genommen hast, sagst du, wow, das ist so großzügig, es ist viel zu viel für mich. What am I gonna do with so much generosity? Was mache ich nur mit so viel Großzügigkeit? What am I gonna do with so much gifts? Was mache ich mit so vielen Geschenken? And the father said, just divide it. Yeah, und der Vater sagt, teile es einfach auf. Divide it between fruit to eat and seed to plant. Teile es auf in Früchte, die du isst und Samen, die du pflanzt. And you don't plant because you need to reap, because you've already reaped before you plant. Du pflanzt nicht, weil du ernten musst, denn du hast bereits geerntet, bevor du pflanzt. You now do not plant anymore with the desire that you have more and more and more. Nun pflanzt du nicht mehr mit dem Wunsch, immer mehr und mehr zu haben. Because you already have everything. Denn du hast bereits alles. You plant because you want to keep the whole cycle going. Du pflanzt, weil du den ganzen Kreislauf am Laufen halten willst. Free from the love of things. Dadurch bleibt dein Herz frei von der Liebe zu Dingen. The generous nature of God to everybody around und es zeigt allen um dich herum Gottes großzügiges Wesen. Listen to me. Hör zu. I can honestly say this before God. Ich kann das nur vor Gott sagen. For a long time now. Seit langer Zeit habe ich nie mehr gesät, weil ich ernten sollte. Ich sehe, weil ich großzügig sein will. Auch wenn das Gesetz von Saat und Ernte funktioniert, und bevor ich den neuen Bund voll verstanden habe, habe ich gesät, weil ich ernten musste. But for a long time now, I don't sow anymore because I want to reap. Aber seit langer Zeit sehe ich nun schon nicht mehr, weil ich ernten möchte. So, because I want to show the generous heart of my incredible God. Ich möchte sehen, weil ich das großzügige Herz meines fantastischen Gottes zeigen möchte. In fact, once you come into this heart attitude, in Wahrheit, wenn du erst einmal diese Herzenshaltung einnimmst, the harvest always overwhelms you. Wird dich die Ernte immer zu überwältigen. Because you don't even sow anymore so that you could reap. Denn du sähst ja nicht mehr, damit du ernten kannst. But you still reap because it's part of the process. Aber du erntest trotzdem, weil es Teil des Prozesses ist. Such a huge harvest, what am I going to do with it? Deshalb denkst du, das ist so eine riesige Ernte, was soll ich damit machen? You know what? Just so. Sähe einfach. Sähe einfach. And you will become the most radically generous Christian who never has a lack. Und du wirst der radikal großzügigste Christ, der niemals einen Mangel hat. Überleg das. If you start to sow, if you start to reap before you've ever sowed a thing, then you really have learned to live in the new covenant. Wenn du anfängst zu ernten, bevor du auch nur einen Samen gesät hast, dann hast du gelernt, im neuen Bund zu leben. Ich schaue zurück auf unsere Reise mit Jesus, Debbie und meine. And how God opened my eyes about how amazing Und wie Gott meine Augen öffnete und mir zeigte, wie wunderbar und erstaunlich der neue Bund ist. Und wie Religion jeden Tag versucht, an unsere Tür zu klopfen. Um uns zurück an den Punkt zu bringen, wo wir etwas tun, um etwas zu erhalten. Und wie wir ständig gelernt haben, unser Herz vor dieser Haltung zu beschützen. Ich bin jeden Tag überwältigt über Gottes Güte. Ich meine, an jedem Tag bin ich überwältigt über Gottes Güte. Denn seine Liebesgabe wurde mir bereits gegeben. Und es war keine Verpflichtung, es war eine Liebesgabe. Überleg dir das. Wir geben so viele Geschenke aus, Verpflichtungen in unserem Leben. Wir gehen irgendwo hin und fühlen uns verpflichtet, etwas zu geben. Ich werde bald zu Daniels Hochzeit gehen. Ja, wenn du zu einer Hochzeit gehst, musst du ein Geschenk mitbringen. Und wir denken, was können wir geben? Und dann geben wir etwas. You know, this mentality is really, really wrong. Diese Mentalität ist wirklich falsch. It's wrong for Christians who live in the New Covenant. Sie ist falsch für Christen, die im Neuen Bund leben. So Reinhard, are you going to Daniel's wedding and you're not going to give him anything? Reinhard, bedeutet das, dass du zu Daniels Hochzeit gehst und ihm nichts gibst? No, you don't understand me. Nein, du verstehst mich nicht. I'm not only going to his wedding, I'm going to make it to his Ich gehe nicht nur zu seiner Hochzeit, ich halte seine Hochzeit. But the moment that I found out that he might get married, aber in dem Moment, in dem ich herausgefunden habe, er wird heiraten, there was never a thought in my mind, oh my goodness, I have to give him a present when he gets married. Habe ich nie gedacht, oh meine Güte, ich muss ihm etwas schenken, wenn er heiratet. You know, it was the opposite. Es war das Gegenteil. Yay, we get to give him even more. Yay, wir werden ihm noch mehr geben. Wenn wir einmal im neuen Bund leben und verstehen, dass jede Segnung eine Liebesgabe ist, weißt du, was dann passieren wird? Wir werden anfangen, dasselbe Herz Gottes zu demonstrieren. Gib einfach Liebesgaben, wo immer du hingehst. Am Montag werde ich nach Europa fliegen. Debbie und ich. Und wir halten Konferenzen in der Schweiz und in Deutschland und ich halte eine Hochzeit in Italien. Und in der Schweiz werde ich im Haus unserer wunderbaren Freundin Zita wohnen. Zita hat mir ganz klar gesagt, hör zu, dies ist immer dein Zuhause. Jesus sagte, wenn du give up houses for my sake, you will get 100 times. Jesus sagte, wenn du Häuser um meinetwillen aufgibst, wirst du es 100-fach zurückbekommen. I've got houses all over the world. Now I've got one in Switzerland too. Ich habe Häuser auf der ganzen Welt. Jetzt habe ich auch eins in der Schweiz. She said to me, this will always be your house. Denn sie sagte zu mir, das wird immer dein Haus sein. And she's really, really told me. Sie hat mir wirklich ganz ernsthaft gesagt, I don't ever need to bring anything. Dass ich niemals irgendetwas mitbringen muss. Nur mich selbst. So, I don't feel obliged to bring anything to her. Und ehrlich, deshalb, ich fühle mich nicht verpflichtet, irgendetwas mitzubringen. I love her, she loves me. Ich liebe sie, sie liebt mich. I love her husband. Ich liebe ihren Ehemann. I love her children. Ich liebe ihre Kinder. I feel love the moment I walk into this place. Ich empfinde Liebe in dem Moment, in dem ich an diesen Ort gehe. So I don't feel obliged. Ich fühle mich nicht verpflichtet. But look, aber schau. Because I'm just so grateful. Weil ich einfach so dankbar bin. And because of what I've understood in the New Covenant, und wegen dem, was ich vom Neuen Bund verstanden habe, I've been thinking now for a few weeks. Denke ich nun schon seit ein paar Wochen, I wanna bring some. Ich möchte gerne etwas mitbringen. I just really want to. Dieses Mal möchte ich wirklich etwas mitbringen. So don't even say to me, Zita, I didn't have to, because I'm going to. Also Zita, sag mir nicht, dass ich nichts bringen muss, denn ich werde etwas mitbringen. Ich überlege sorgfältig, was für ein besonderes Geschenk ich bringen kann. Es ist keine Verpflichtung, es ist eine Liebesgabe. Was würde passieren, wenn jeder Christ in dieser Welt Epheser 1,3 verstehen würde? Alles wurde mir gegeben, weil es eine Liebesgabe ist. Alles wurde mir gegeben, weil es eine Liebesgabe ist. If our heart would really embrace how deeply we are loved, and that's why we've been given every blessing. Wenn unser Herz wirklich ergreifen würde, wie tief wir geliebt sind und dass wir deshalb jede Segnung erhalten haben, do you know what we would do? Weißt du, was wir tun würden? We would spread love gifts all over the world. Wir würden Liebesgaben überall auf der Welt verteilen. We would not even be able to retain it all. Wir wären nicht einmal fähig, alles zu behalten. Because it's the love that overwhelms us that's behind the gift. Denn es ist die Liebe, die uns überwältigt, die hinter dem Geschenk steht. You know, in the beginning, I was overwhelmed by every blessing. Weißt du, am Anfang war ich überwältigt von jeder Segnung. Now I'm not even touched anymore by the blessings. I'm touched by the love. Heute bin ich noch nicht einmal berührt durch die Segnungen. Ich bin berührt durch die Liebe. Sobrecarregado agora com esse amor. Think about it. Stell dir das vor. Blessings, whatever, yeah. Segnungen, ja, okay. I don't think about anymore about every blessing. Aber ich denke gar nicht mehr über jede Segnung nach. But I think about the lover that is behind the love gift. Sondern ich denke über den Liebhaber nach, der hinter den Liebesgaben steht. And if we Christians would be captivated in our hearts by the love that's behind the love gift, it's enough. Und wenn wir Christen in unseren Herzen von der Liebe eingenommen wären, die hinter den Liebesgaben steht, chamado que está por trás desses presentes, we would be the most loving people in the world. Wären wir die liebevollsten Menschen auf der Because Welt. We would start by reaping, denn wir würden anfangen mit der Ernte. That already would overwhelm us. Allein das würde uns überwältigen. I didn't even sow yet. Ich habe doch noch gar nichts gesehen. I didn't do anything yet. Ich habe doch nichts getan. You got a huge harvest. Und ich habe bereits eine riesige Ernte. Every blessing. Mit jeder Segnung. Wow, let's do something with it. Wow, ich will etwas damit machen. And you would think more about sowing than you would think about retaining. Und dann würdest du mehr über Sehen nachdenken als übers Festhalten. Think about it. Überleg dir das. What would happen? Was würde passieren? We Christians would just simply live the way Jesus said we should live. By the whole world know that we are disciples. Wir Christen würden einfach so leben, wie Jesus es gesagt hat, damit die ganze Welt erkennt, dass wir seine Jünger sind. By the love that we have for one another. Durch die Liebe, die wir füreinander haben. So look, a last thought. Noch ein letzter Gedanke. Ich wollte eigentlich mehr über die anderen Verse sprechen, aber nun haben wir wohl keine Zeit dafür. Every blessing upon us as a love gift. Also schau, er hat jede Segnung über uns ausgeschüttet als Liebesgabe. And then he says, from our wonderful heavenly Father. Und dann sagt er, von unserem wunderbaren himmlischen Vater. Can I tell you something? Darf ich dir etwas sagen? You might have had a good father or you might have had a bad father. Du hast vielleicht einen guten Vater gehabt oder vielleicht auch einen schlechten Vater. That is not really what matters. Das ist nicht wirklich wichtig. What matters is, wichtig ist, that because you are a Christian, you now have the best father in the entire world. Dass du, weil du ein Christ bist, nun den besten Vater in der gesamten Welt hast. So you have to make a choice. Du musst also eine Entscheidung treffen. Do you live by the pain that your natural father has caused you? Or do you live by the love gift that your heavenly Father has given to you? Willst du aus dem Schmerz heraus leben, den dir dein natürlicher Vater zugefügt hat, oder lebst du aus der Liebesgabe heraus, die dir dein himmlischer Vater gegeben hat? Ich sage das nochmal. Du musst die Entscheidung treffen. Do you live by the pain that your natural Father has caused you? Lebst du aus dem Schmerz heraus, den dir dein natürlicher Vater hinzugefügt hat? Your natural father has caused you. Lebst du aus dem Mangel heraus, den dein natürlicher Vater verursacht hat? Aus dem Mangel an Liebe, Freundlichkeit, materiellem Segen? Or do you live by the generous love gift that your heavenly Father has already given you? Oder lebst du aus der großzügigen Liebesgabe heraus, die dein himmlischer Vater bereits gegeben hat? Go whatever has happened to you through your natural father. Lass los, was immer du durch deinen natürlichen Vater erlebt hast. From all of your heart. Vergib von ganzem Herzen. And think that behind every single blessing that already has been given to you. Und bedenke, dass hinter jedem einzelnen Segen, der dir bereits gegeben wurde, is not only the finished work of Jesus Christ. Nicht nur das vollbrachte Werk von Jesus Christus steht. Is not only the new covenant. Nicht nur der neue Bund. Is not only a love gift. Nicht nur eine Liebesgabe. Is the most incredible heavenly Father that will never stop loving you. Sondern es ist der absolut wunderbarste himmlische Vater, der niemals aufhört, dich zu lieben. Leute, danke, die ihr uns mit Badges unterstützt. So look at this. Also schau. My father did the best he could, but it wasn't a good job. Mein Vater tat das Beste, was er konnte, aber das war nicht besonders gut. You know, but that, for me, that has no relevance. Aber das hat für mich keine Relevanz. I love my father. Ich liebe meinen Vater. Today we have a very good relationship. Wir haben heute eine sehr gute Beziehung. He just didn't know how to do any better. Er wusste einfach nicht, wie er es besser machen sollte. You know, and when I was a child, this actually caused a lot of stress to me. Als Kind hat das sehr viel Stress für mich verursacht. But you know, once I understood. Doch als ich verstanden habe. First of all, that it's not even relevant anymore what the earthly father did. Once I understand my heavenly father. Dass es zuerst einmal nicht mehr relevant ist, was der irdische Vater getan hat, wenn ich meinen himmlischen Vater erkenne. I can choose to write messages on my heart. Und ich kann mich entscheiden, Botschaften auf mein Herz zu schreiben. So messages of the incredible loving father or message of the not perfect father. Botschaften über diesen unwahrscheinlichen liebevollen Vater oder Botschaften über den nicht perfekten Vater. So I started to write the right messages on my heart and override the other messages. Und deshalb habe ich angefangen, die richtigen Botschaften auf mein Herz zu schreiben und die anderen Botschaften zu überschreiben. Boas mensagens. So today when I think father, heute wenn ich Vater denke, I think loving, denke ich liebend, alguien amável, caring, fürsorglich, kind, freundlich, lavished upon me love gifts that have no end. Er hat Liebesgaben über mir ausgeschüttet, die kein Ende haben. Allowed me to reap before I even sowed. Er erlaubt mir zu ernten, bevor ich überhaupt gesät habe. Listen, the new covenant gets better. The more you think about it. Hör zu, der neue Bund ist besser, als du es dir vorstellen kannst. Desculpa. Quanto mais você pensa na nova aliança, melhor ela fica. We have a lady in our mentoring. Wir haben eine Dame in unserem Mentoring. Mulher na nossa mentoria. I would love to meet her one day. Die ich sehr gerne einmal treffen würde. She lives in Canada. Sie lebt in Kanada. I think she's Russian, German originally. Ich meine, sie hat russisch-deutsche Wurzeln. Russ alemã originalmente. But I recently met her online in our mentoring. Aber ich habe sie vor kurzem online in unserem Mentoring getroffen. A woman that was kind of brought up in the religious system. Eine Frau, die in einem religiösen System aufgezogen wurde. Und durch die Art, wie Gott uns gebraucht, hat sie den neuen Bund gefunden. Und ich habe einen Fehler gemacht. Ich sagte zu ihr in einem Live-Mentoring, dass sie mir persönlich über Telegram jede Frage schicken kann, die sie hat. Oh my God, it's no end to it. Oh meine Güte, es hört nicht auf. I thought maybe I have to quit everything I do and just answer her questions. Ich dachte, vielleicht muss ich alles andere, was ich tue, beenden, um nur ihre Fragen zu beantworten. So overwhelmed by the new covenant. Sie ist so überwältigt vom neuen Bund. And I don't know how many times she said these words. Und ich weiß nicht, wie oft sie diese Worte gesagt hat. Vielleicht hört sie sogar zu. But I just felt passionate in love with this woman. I really want to meet her one day. Aber ich empfinde einfach Leidenschaft und Liebe für diese Frau. Ich möchte sie wirklich eines Tages treffen. Und sie sagte, every time. Das wird jedes Mal noch besser. The more she discovers about the beauty of the new covenant, she says, this gets better every time. Je mehr sie entdeckte über die Schönheit des neuen Bundes, desto öfter sagte sie, das wird jedes Mal noch besser. This discovers another aspect. Sie entdeckt einen neuen Aspekt. You know, she says, Jesus was so beautiful, but he was also so badass to the religious people. Zum Beispiel, Jesus war so wunderschön, aber er war gleichzeitig so schlecht zu den religiösen Leuten. Lindo, tão bondoso, mas ele era cara meio que mal com esse povo religioso, hein? This gets so good. Das wird so gut. Listen. I don't think until we stand before our beloved Jesus. Hör zu, ich glaube nicht, dass wir bevor wir vor unserem geliebten Jesus stehen, nosso amado Jesus, we will be able to have discovered the depth of the new covenant. Fähig sind, die Tiefe des neuen Bundes zu entdecken. Die Profundezas dessa nova aliança. I don't think we'll ever understand the depth of his deep love. Ich denke nicht, dass wir jemals die Tiefe seiner enormen Liebe begreifen werden können. His blessings have never been motivated because he felt he had to. Seine Segnungen waren nie davon motiviert, weil er das Gefühl hatte, dass er musste. Na obrigação. They're love gifts. Sie sind Liebesgaben. Sentidos de amor. Motivated by a loving father. Motiviert durch unseren liebenden Vater. So why don't you do this today? Warum machst du heute nicht Folgendes? You might have to go to work immediately after this live. Vielleicht musst du gleich nach dem Live zur Arbeit gehen. If you don't do this, if not do it later today or throughout the day. Falls nicht, mache das und sonst mach es später oder irgendwann am Tag. Just keep closing your eyes. Schließ einfach deine Augen. Go into your heart. Geh in dein Herz. And keep saying something like this. Und sag immer wieder etwas Folgendes. How can you love me so deep? Wie kannst du mich so tief lieben? Mitch, I don't know. Ich weiß es nicht. I don't understand. Ich verstehe es nicht. But I appreciate it. Aber ich genieße es. And I receive. Und ich empfange es. And I enjoy. Und ich erfreue mich daran. And then just enjoy that you are perfectly loved. Und dann genießt du einfach, dass du vollkommen geliebt bist. In your heart, see yourself embraced. In deinem Herz siehst du dich umarmt. And keep saying. Und sag immer wieder. Lord, every blessing has nothing to do with me, has everything to do with your love. Herr, jede Segnung hat nichts zu tun mit mir, sie hat alles zu tun mit deiner Liebe. I have received this love. Thank you. Ich habe diese Liebe empfangen. Danke. And thank you that you never have given me anything that was motivated by anything else but perfect love. Und danke, dass du mir niemals etwas gegeben hast, was von irgendetwas anderes als vollkommener Liebe motiviert war. Was würde passieren? If this would become heart truths to us, wenn dies eine Herzenswahrheit für uns werden würde, you know what would happen? Weißt du, was passieren würde? The people around us would be deeply touched. Die Menschen um uns herum würden tief berührt werden. Yesterday I had a beautiful conversation with the lady who helps us here in the house to clean the big house. Gestern hatte ich ein wunderschönes Gespräch mit der Dame, die uns hier im Haus hilft, um das große Haus zu reinigen. Figure out who we are. Yep. Und sie versucht herauszufinden, wer wir sind. You know, she said to me. Sie sagte zu mir. She said, "You can't be Catholic." Ihr könnt keine Katholiken sein. Because you hear God. Denn ihr hört Gott. And Catholics don't hear God. Und Katholiken hören Gott nicht. She said, "You can't be Evangelical." Ihr könnt keine Evangelikalen sein. Because you guys drink. Weil ihr trinkt. And Evangelicals don't drink. Und Evangelikale trinken nicht. She said, "But you can't be Evangelicals either." Und ihr könnt auch keine Evangelikalen sein. Because you don't give 10%. You give generously from your heart all the time. Weil ihr keine 10% gebt, weil ihr großzügig aus eurem Herzen gebt. She said to me, "Who are you really?" Wer seid ihr wirklich? Who are we? Wer sind wir? The beloved children of an incredible loving father. Wir sind die geliebten Kinder eines unwahrscheinlich liebenden Vaters. Incredible loving father. Und ein unwahrscheinlich liebevoller Vater has already released love gifts for us that are unlimited. Hat bereits Liebesgaben für uns freigesetzt, die unbegrenzt sind. And is waiting for us to first take them and then sow. Und er wartet darauf, dass wir sie zuerst ergreifen und dann sehen. May everybody who is listening to this message. Möge jeder, der diese Botschaft hört, come to this true experience, diese echte Erfahrung machen, that experience, that never again in your life do you sow so that you would reap, damit du nie wieder in deinem Leben sähst, so dass du ernten kannst, but that you would all the rest of your life generously sow, so dass du für den Rest deines Lebens großzügig sähst, because you started in the new covenant to reap before you ever sowed anything, weil du im neuen Bund zuerst geerntet hast, bevor du jemals etwas gesät hast, and I'm not talking about material, und ich spreche nicht nur über materielle Dinge, I'm talking about love. I'm talking about time, I'm talking about gift, I'm talking about everything. Ich spreche von Liebe, Zeit, Fähigkeiten und über jeden Bereich in deinem Leben. He's everything. Er ist alles. Give everything. Gib alles. Guys, Leute, it's been beautiful. Es war wundervoll. I don't know if you enjoyed it. I did. Ich weiß nicht, ob ihr es genossen habt. Ich habe. Tomorrow we will be back. Morgen sind wir zurück. Remember, erinnere dich. Don't give in to the temptation today. Gib der Versuchung heute nicht nach. To do anything to get you to bless you. Irgendetwas zu tun, um Gott dazu zu bringen, dich zu segnen. If that religious mindset tries to creep into your heart, resist it. Wenn diese religiöse Denkweise versucht, in dein Herz zu schleichen, dann widerstehe ihr. If you feel tempted to do any kind of thing to get God to do good things to you, quickly resist it. Wenn du dich verleitet fühlst, irgendetwas zu tun, um Gott dazu zu bringen, gute Dinge für dich zu tun, dann widerstehe dem schnell. Sag, das ist Religion. And then say, und dann sag, thank you, Jesus, you've done it all. Danke, Jesus, du hast alles getan. Thank you for giving me the harvest today. I will just reap, reap, reap, reap. Danke, dass du mir die Ernte heute gegeben hast. Ich werde einfach ernten, ernten, ernten. Resist religion. Widersteh der Religion immerzu. And you will become the most radiant, the most generous, and the most incredible person on this earth. Und du wirst die strahlendste, großzügigste und fantastischste Person auf dieser Erde werden. I will see you guys tomorrow. Ich sehe euch morgen, Leute. Some of you I will soon see in Switzerland or in Germany. Einige von euch werde ich bald in der Schweiz oder in Deutschland treffen. And remember, next 3 weeks no lives. Und erinnert euch, in den nächsten 3 Wochen sind keine lives. Falls wir uns einmal so live in Miami. Nós vamos passar 3 semanas sem fazer lives. Because I will take my beautiful girl to Europe. Denn ich bringe mein wunderschönes Mädchen nach Europa. We just realized that it's been 3 years that she's gone to Europe. Wir haben es jetzt festgestellt, dass es 3 Jahre her ist, seit sie in Europa war mit mir. Ein Kontinent, auf dem sie mit mir 18 Jahre gelebt hat. Und wir kommen nach Deutschland, ich meine am 10. und 11. Oktober. Montag und Dienstag. Der zweite Montag und Dienstag im Oktober. Aber ich glaube, es gibt keine Plätze mehr. If you really want to know, send us a direct. We're going to the Glaubenszentrum Liechtenstein. Wir gehen in das Glaubenszentrum Liechtenstein. Ganz einfach. Alles wird auf Deutsch sein. There will be nothing in Portuguese or English. Es wird nichts auf Englisch oder Portugiesisch geben. Ich bin Englisch, wir sind in Alemão. Guys, I shall see you tomorrow. Gente, Leute, ich sehe euch morgen. Obrigado, nos vemos amanhã. Go and reap. Geht und erntet. Vá e comece a colher. Go and reap. Geht und erntet. Vai e comece a colher. Go and reap. Geht und erntet. See you guys. Wir sehen uns, Leute.